einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der ersten Jubiläumsausgabe nach der großen, nach dem großen Erfolgstape Any 100 live on tape, Folge Nummer 101 aus Berlin-Friedrichshain. Hallo. Dennis, genau, und Renke. Hallo. Und Pappe. Guten Tag. Hallo. Wir falten. Ja, wir knüllen falten. Nicht, wir falten. Die Diskussion hatten wir schon mal im Podcast. Ich weiß, das war sehr selbstreferenziell von mir. So. Durchaus beabsichtigt. Nee, wir sind jetzt in die Heimarbeit gekehrt, aber nicht im rentenrechtlichen Sinne. Nicht, dass die deutsche Rentenversicherung da auf uns zukommt, sondern wir falten die Kartons. Genau, die Kartons. Was sind für Kartons, Dennis? Genau, und zwar kriegt ihr die bestellt haben. Noch kann man bestellen. Was denn bestellen überhaupt? Dennis, hol doch mal alle ab, die letzte Folge nicht gehört haben. Genau, und zwar machen wir einen Podcast auf Kassette. Ja. Die hatten wir schon in der Folge 99 final angekündigt. Da ist auch der Shop online gegangen. Man kann sie immer noch bestellen. Noch sind vereinzelte Artikel vorhanden. Wo kann man das denn bestellen, Dennis? Auf anycast.shop. Ah, warum macht man einen Podcast auf? Was soll das? Naja, weil man es kann. Ja, aber ist da auch was Besonderes? Ist das die 100. Ausgabe, Dennis? Ja, wir haben, denke ich, schon was Besonderes gemacht. Ja. Und weil wir ja nicht nur so eine Kassette machen, sondern ein bisschen mehr, brauchen wir tatsächlich so einen Versandkarton. Das zu den Leuten zu bringen. Das ist eine Sache, die sollen wir nochmal ansprechen. Der Silencer hat uns geschrieben und gesagt, ich habe gar kein Kassettendeck. Ich will jetzt aber nichts bestellen, was ich gar nicht benutzen kann. Was mache ich denn jetzt? Und da habe ich gesagt, oder nee, Dennis, willst du es vielleicht einfach sagen? Naja, für eure 9,99 € Mehrwertsteuer inkludiert, versandkostenfrei nach Deutschland, kriegt ihr mehr als nur nach Deutschland, aber was kostet das denn, wenn man das ins Ausland bestellt? Nach dem Ausland kostet es 3 € extra. Aber Moment mal, du meinst jetzt so ein Ausland wie Österreich oder Dänemark, aber was ist denn mit, sagen wir, Vietnam? Ist auch nur 3 €. Und was ist mit Neuseeland? 3 €. Und was ist mit Singapur? 3 €. Nein, wie kommt das denn? Naja, in alle Länder des Weltpostvertrages können wir zum selben Preis senden. Nein, das gibt's ja gar nicht. Dauert dann halt vielleicht ein bisschen. Genau. Aber kommt an. Kommt an. Ist Warenpost. So. So. Deswegen dürfen wir keine Briefe reinpacken. Also es gibt nicht nur die Kassette, die übrigens wunderschön gelayoutet ist und bedruckt, mit sehr viel Liebe erstellt, sondern es gibt noch Dreingaben. Bist ziemlich langsam. Und ich bin ziemlich langsam. Beim Falten meinst du? Ja. Ich mach das zum ersten Mal, Dennis. Ja, denkst du ich? Ja, ich bin auch motorisch nicht so begabt. Ich hab's eher im Kopf. Mhm. Nee, also wir packen halt noch ein paar andere Sachen rein. Wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht. Wir dachten so, naja, so eine Kassette alleine schon lustig, aber uns fallen noch ein paar andere Sachen, lustige Sachen an. Die packen wir Begleitmaterial. Aber das ist alles nicht, wir haben jetzt nicht einfach wild irgendwelche Kugelschreiber da reingelegt oder so. Sondern, definitiv nicht. Sondern wir haben da schon eine Sachen, die auch dazu passen, zur 100. Ausgabe, die wir da aufgenommen haben, die wir sehr stark feiern wollen, haben wir da reingelegt. Und wir können jetzt nicht verraten, wie viele Teile es sind. Das fänden wir schon ein bisschen viel. Das solltet ihr dann rausfinden. Ja. Das soll eine Überraschung sein, wenn ihr es auspackt. Aber wir können ja mal sagen. Vor allem daran, dass wir Teile haben, die wir gar nicht abzählen wollen. Wir können aber mal sagen, also 9,99 € kostet der Spaß jetzt. Habe ich schon letztes Mal erwähnt, wir werden davon nicht reich, sondern wir müssen einen Gutteil abverkaufen, um überhaupt unsere Kosten zu decken. Beziehungsweise den Dennis-Kosten. Das nervt aber wenn absolut nicht dieses Geräusch, oder? Ich mach das wahnsinnig gerade. Du hast vorgeschlagen, es während der Sendung zu machen. Ja, wir können ja auch zwischendurch mal eine Pause machen und so, aber was ich noch sagen wollte. Ja, vor allem das Lustigste, wenn du in der Geschwindigkeit so weitermachst, wirst du halt nicht fertig, wenn die Sendung fertig ist. Können wir uns doch nochmal treffen, das ist doch ganz schön. Ich bin jetzt hier schön mit dem Fahrrad hergefahren, ist nicht mehr ganz so heiß wie die letzten Tage. Hier Corona ist jetzt auch vorbei, habe ich gesehen. Genau, Corona ist vorbei, ist alles besser. So. Die Leute gucken wieder in den Kneipen die Tagesschau. Wir können ja mal sagen, das so viel vielleicht, das hatte ich auch schon getwittert öffentlich und jetzt müsste ich den Tweet wieder löschen, mache ich aber nicht, sondern wir sagen es einfach. Also immer mal so eine Vorstellung davon zu geben, wenn wir die Beilagen nicht dabei hätten, ja. dann hätten wir nicht 9,99 Euro nehmen müssen, sondern nur so 6 bis 7 Euro, sage ich mal. Ja. Ne? Also nur um euch mal zu sagen, was da noch an Value dabei ist. Ja. Ne? Nebenher. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich so eine Kassette auch nicht ganz günstig ist in der Produktion, weil das man braucht allein ja allein die Zeitreise, um die Dinger zu holen aus der Vergangenheit. Und wir hatten wirklich Probleme, muss ich sagen. Denn, ja. Die Idee ist ja schon ein paar Jahre alt. Ne? Wir haben ja extra auch, also wir haben uns ja Zeit gelassen damit, ja. Ne? Auch so mit den 100 Episoden in jetzt so knapp 10 Jahren und so, haben uns ja Zeit gelassen. Aber hatten die Idee schon vor ein paar Jahren, dass wir es machen können. Leider ist dann im März 2018 Stephen Hawking verstorben, sodass das nicht mehr so einfach war mit den Zeitreisen. Den hatten wir eigentlich schon fest gebucht. Und dann haben wir nochmal sozusagen unsere Schlagzahl auch über die nächsten Jahre ein bisschen gedrosselt, obwohl wir sie schon wieder hochgefahren hatten, weil wir erstmal jemanden suchen mussten. Haben wir geschafft, wie ihr mitbekommen habt, denn ihr könnt die Kassette jetzt ja bei uns bestellen. Ja. So. Wo kann man die bestellen, Dennis? Auf anycast.shop. Das ist eine tolle Domain, ein toller Domainname. Kostet übrigens 3 Euro im ersten Jahr. Ist das was? Ja, nicht danach schlecht, 30. Ne? Das heißt, diese Kassette wird es nur dieses Jahr geben, weil ich danach die Domain nicht verlängere. Aber wir haben auch nicht so viele davon bestellt. Ne? Das ist wirklich limitiert. Das ist, ja. steht auf der Seite. Es ist kein Witz. Die ist limitiert. Also dieses Boxset wird es nur geben, bis jetzt abverkauft ist, was da ist. Wir haben nicht mehr die Hälfte da, meine ich, ne? Ja, etwas mehr als die Hälfte schon verkauft. So, ja. Also, und deswegen ihr müsst es, glaube ich, nicht, also natürlich sofort bestellen, wenn ihr wollt, klar, aber ich glaube jetzt nicht, dass es in den nächsten Tagen ausverkauft ist, aber ja. Ihr solltet euch das, sagen wir mal, schon in den nächsten 2-3 Wochen mal überlegen, sonst steht ihr womöglich ohne da. Wenn die Nachfrage riesengroß sein sollte, was sich nicht abzeichnet, dann scheinbar, weißt du was, ich habe den Eindruck, dass die Zeit für so reine Männer-Podcast gerade irgendwie nicht gut ist. Warum denn? Weiß ich nicht. Warum das denn nicht? Ist doch auch gerade EM. Ja. Und die Ungarn kommen. Weißt, da reden wir jetzt nicht drüber. Das ja. ist deshalb. Nee. So. Weißt du, brauchst so ein Schild wie so ein Betriebseingang. Statt so unfallfrei seit 300 Tagen, so cancel-free seit. Oh Gott, das ist schlechtes Omen, Dennis. Warum ist das eine Thema, das wir aufgeschrieben hatten, dass sie mir doch schenken vielleicht? Ach, jetzt hast du Angst davor. Naja, was heißt Angst davor? Ich will ja nur Fragen stellen, Dennis. Nee, aber ich glaube, das müssen wir tatsächlich mal anders diskutieren. Ja. Wir haben gerade was, ne, ich hatte eine Idee und dann haben wir gerade was gehört und dann haben wir gedacht, na, könnten wir mal, aber das müssen wir in einem besseren Rahmen. War auch insgesamt eine produktive Diskussion. Ja, das stimmt. Nur, dass wir sie nicht aufgenommen haben. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Nee, aber wenn sich nochmal irgendwie riesen Nachfrage ergeben sollte, so können wir nochmal nachproduzieren lassen, aber ohne Gimmicks. Genau, ohne Gimmicks. Dann wird einfach nur die Kassette nochmal neu aufgelegt, da brauchen wir keine große Auflage. Ab 50 Stück können wir die nachproduzieren lassen. Das würden wir dann tun und die auch so fast zum Selbstkostenpreis dann an euch weiterverkaufen. Das geht. Genau. Aber bestellt jetzt, weil das Ding ist echt und wir können es nur noch mal sagen. Wir haben Liebe reingesteckt. Wir haben sehr viel Liebe reingesteckt. Also, dass auch keiner glaubt, dass es ein lustiger Gag ist und weiß nicht, wer euch jetzt einfach zweimal 45 Minuten Stille verkaufen. Nein. Das ist eine echte Folge, ist auch eine schöne Folge. Zumal beide Seiten auch nur 40 Minuten Spielzeit haben. Das stimmt. Ja. So. Auf der Kassette nur. Ja. Das ist richtig. Wir haben natürlich noch auf dem Computer, aber das gibt's ja leider nicht auf der Kassette. Dennis faltet wahnsinnig schnell. Aber ich muss mich auch konzentrieren auf das, was ich sage. Ja, guck mal, ich zeig dir was. Also, schau mal, was du machst. Du legst es dir vorhin. Ja. Und du machst alles parallel. Klapp, Daumen, rauf, drücken und dann falten. Drücken, runter. Gut. Weil du legst immer wieder ab. Du unterbrichst halt immer wieder. Aber du musst halt, du hast 5 Finger. Und du benutzt halt nur 2 Nein, davon. Nein, ich habe 4 Finger und einen Daumen. Das unterscheidet mich von vielen anderen Tieren. So, aber guck nochmal. Also machst parallel. Du klappst den ersten um. So und dann so. Dann drückst du die 2 nach hinten rein. So und dann mache ich da so. Aber dann ist es mir auch ein bisschen zu brutal. Ich habe dann Angst, was kaputt zu machen. Nö. Denn die sind abgezählt, hast du mir vorhin gesagt. Ja, aber was machen denn Maschinen in der Fabrik? Die machen genau dasselbe. Genau so. Die machen das auch nicht so, sondern. Schlimmer ist es einfach. Ich bin doch keine Maschine. Was ist das denn jetzt? Also, wir sind hier, also es ist ja, also die Marge ist dünn, als hätte ich das Budget, um Leute ordentlich zu bezahlen. Nee, das, davon redet ja keiner, aber so. Ich bin ja auch keine Maschine, die das jetzt irgendwie völlig fehlerfrei hier hinbekommt. Weil eine Maschine wird das fehlerfrei hinbekommen. Genau, sag ich ja. Und nicht dabei jammern. Ich jammer überhaupt nicht, ich möchte nur herausstellen, dass das jetzt auch keine ganz alltägliche Arbeit für mich ist. Das stimmt. Und dass ich das halt noch nie gemacht habe. Und ich finde, dafür ist es uns noch keine Kiste kaputt gegangen. Ja. So. Ich glaube, mein Ding ist einfach, mein Berg ist einfach höher, deswegen ist es beeindruckender. Haben wir jetzt genug Werbung gemacht eigentlich? Ja, denke schon. Ja, okay. Also, bestellt das Ding, ohne Witz. Wir haben viel Liebe reingesteckt und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine schöne Folge. Ja, ganz definitiv. Abgesehen von den ganzen Gimmicks, wenn ihr Bock auf sowas habt, auf so Kassettenkram und so, dann überhaupt, ihr könnt es auch gerne weiterempfehlen, kauft auch gerne zwei Boxen, ist ein bisschen mühsam umzusetzen, man muss dann nämlich zweimal diesen Bestelldialog durchmachen, ja. Aber das hat technische Gründe. Naja, also, falls wirklich jetzt sich die Leute melden und sagen so, ich will wirklich zwei bestellen, dann baue ich einfach noch ein Auswahlfeld ein, aber... Ist bisher nicht vorgekommen. Genau. Braucht er, glaube ich. Aber wenn ihr das sammeln wollt, zum Beispiel, ne? Eine benutzen und eine wegstellen, weil die wird wahnsinnig viel wert sein. So gibt es Discogs auch für Kassetten? Ne, kann man da auch bestellen. Ja, klar, ich werde die da anlegen. Ja, sehr gut. Achso, das haben wir das eigentlich erwähnt? Dass wir natürlich, wenn ihr das wirklich nur hören wollt, ja, und auf die Gimmicks keinen Bock habt, aber auch denkt, Mensch, jetzt die Kohle zu bezahlen im Streaming-Zeitalter. Ist vielleicht auch nicht so cool, dann sage ich euch was. Dann geht ihr, in Berlin kann man das zum Beispiel machen, sich bei der öffentlichen Bibliothek, jeder Bezirksbibliothek, könnt ihr euch so eine Jahreskarte besorgen, kostet 10 Euro. Ja. Noch gibt es bis, also wenn du die digitalen Angebote nutzen möchtest, dann ist es noch bis Ende Juli umsonst. Ah, so. Aber dann wieder 10 Euro, 20 genau. Auch im Jahr. Und dann kann man auch, ne, kann man irgendwie den Spiegel online lesen, ohne Bilder, aber mein Gott. Doch, du kannst die PDF-Version runterladen an der Seite. Wer macht das denn? Das ist doch Quatsch. Also, ich lese den Spiegel eigentlich nur wie in einer Bilder. Naja, egal. Also, das mache ich ab und zu. Und ihr könnt dann auch euch diese Kassette ausleihen, denn es gibt in Land Berlin... Ist halt die spannende Frage, ob sie nicht einfach das nur ins Archiv werfen und nicht auch verleihbar machen. Also, das ist gut, das können wir natürlich nicht beeinflussen, ne? So. Aber... Es gibt so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir unter das Gesetz fallen. Also es gibt auf Bundesebene gibt es halt den Sammelauftrag der Deutschen Nationalbibliothek und die sagt, dass alle körperlichen Medien gesammelt werden sollen. Und zwar deswegen müssen wir zwei Kassetten nach Leipzig senden. Was ich glaube ich noch machen müsste, wäre denen mal so einen Vorschlag für so eine Metadaten hinzufügen, weil ich glaube, wenn sie das abtippen, was wir da in die Kassette reingeschrieben haben, das wäre glaube ich nicht so lustig. Ja, das können wir mal tatsächlich mal machen. Und dann gibt es die Empfehlung. In Berlin gibt es kein es gibt keine Verpflichtung. Ich glaube, doch, es gibt eine. Doch, es gibt eine Verpflichtung. Mir ist nur unklar, ob wir bei unserer kleinen Auflage schon... ja, tun wir tatsächlich. Okay, alles klar. Also es gibt im Land Berlin nochmal eine Verpflichtung, quasi eine Kopie abzuliefern an die Zentralbibliothek. Genau. Für alle Medien, die in Berlin produziert wurden, beziehungsweise einen Berlin-Bezug haben. Das machen wir auch. Genau. Und ihr könnt euch das Ding dann tatsächlich irgendwann ausleihen. Also das geht auch. Das ist die ganz cheape Variante so. Oder ihr wartet einfach noch mal, weiß nicht, die Monate, bis es im Feed kommt. Ja, was heißt denn, Dennis? Ich bin von der Idee, das fand ich so cool früher, aber ich bin da schon so ein bisschen von... Okay. Ich bin da schon... Mal gucken, irgendwann... Ja, aber jetzt wollen wir auch aufhören zu nerven, was wir eigentlich nur sagen wollten, ist, es gibt noch Dinger, bestellt welche und es ist nicht so, dass es nur eine Kassette wäre, sondern ihr bekommt da ein Gesamtkunstwerk. Darum falten wir gerade wie bescheuerte Versandkartons. Genau, darum falten wir gerade Versandkartons. Es gibt einige Goodies, sind schon da. Das stimmt. Wir haben, also ich habe das schon hier vorbereitet, es stapelt sich alles so ein bisschen. Heute falten wir nur und machen noch eine andere Sache. Genau. Und packen passiert dann, gibt es dann einen zweiten Schritt. Genau. Also die Kassette an sich ist leider noch nicht da. Die ist noch im Kopierwerk, aber da ist die große Hoffnung, dass es bald soweit ist. Die Duplikation ist tatsächlich fertig schon. Ja. Ich vermute mal, was jetzt der langwierige Schritt ist, weil das Duplizieren erfolgt, glaube ich, in vierfacher Geschwindigkeit auf so Bandmaschinen. Ja. Das kannst du halt unaufsichtig machen, aber was jetzt kommt, ist halt der Aufdruck und ich glaube, der ist sehr manuell. Ja, und wahrscheinlich muss auch jemand abhören, ne? So quasi so Stichproben nehmen oder so. Genau, so. Hoffentlich. also vielleicht, hoffentlich nicht, weil dann werden sie sich denken, so, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, das ist gar nicht so interessant. Ne? Ich müsste mal mit den Jungs und Mädels mal sprechen. Ja, das stimmt. Übrigens Tape Music mit Z geschrieben, genau. In Leipzig. Verlinken wir. Verlinken wir in jedem Fall so vom, ich sag mal, Bestellprozess her. Sehr auch smooth. Für so, genau, für, vor allen Dingen für so Leute, die das nicht hauptberuflich machen, sondern einfach mal Bock haben, eine Kassette zu machen. Sei das bisher empfohlen. Wir kennen das Endprodukt ja noch nicht, deshalb gibt es noch keine uneingeschränkte Empfehlung. Ich glaube, das wird schon passen. Also, können wir kurz drüber reden? Also, vorhin hat einer meiner Nachbarinnen konsumiert illegale Substanzen. Jetzt riecht es nach Brathähnchen. Nee, ich glaube, jetzt grillt jemand einfach. Das Grillen, aha. Es ist immer eine Europalette. Das ist das Wichtigste. Ja, aber das passt auch zueinander, ne? Erst werden hier die Kräuter konsumiert und dann haben die Hunger und machen den Grill an. Ja. Konsumieren schon den ganzen Nachmittag Kräuter, ehrlich gesagt. Ist ja auch Wochenende. Wir trinken übrigens gerade. Ja, reden wir darüber. Ja, wie man das gemacht hat, so 2011 im Podcast. Da hat man immer darüber gesprochen, was man gerade trinkt. Was man gerade trinkt. Meißels Weiße alkoholfrei. Ja, also du hattest gesagt, du hattest das irgendwie randommäßig in den Chat geschrieben. Komplett bezugslos, ja. Dass das sehr gutes, alkoholfreies Weißbier sei. Ja. Und dann hatte ich halt so irrwitzig gesagt, naja, dann besorge ich halt zwei Flaschen davon. So komplett nichts ahnend, dass es quasi Mangelware in der Stadt ist. Ja, ist es. Das hast du übrigens bei mir schon mal getrunken. Ach, hab ich? Ja, ja. Hab ich dir schon mal eingeschenkt. Und du hast gesagt, oh, das war lecker. Ja. Ja. Es ist sehr lecker. Also, dann habe ich. Vor allem, dass ich meine, alkoholfreie Weißbiere, da ist es ja so. Die schmecken nicht nach Weißbier normalerweise, ja. Sondern die schmecken halt irgendwie nach einem anderen Getränk. Auch lecker, aber eben nicht wie Weißbier. Das hier ist anders. Das schmeckt tatsächlich einfach wirklich, also Augen zu, das könnte ein zugegebenermaßen nicht allzu stark schmeckendes, aber einfach ein normales Weißbier mit Alkohol sein. Weißt du, wie die den Alkohol daraus bekommen? Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Und hier steht, Moment, hier benutzen sie ein eigens entwickeltes Brauverfahren, den Alkohol, um den Alkohol schonend zu entziehen. Also sie entziehen, weil es gibt ja sonst, wie ich gelernt habe, gibt es ja die Möglichkeit irgendwie im Halbprozess quasi die Alkoholproduktion zu unterbrechen. Ja. Damit aber unterbrichst du auch die Bierproduktion. Ja. So. Und dann gibt es ja irgendwelche Verfahren, um den Alkohol rauszuholen und dabei geht natürlich auch Geschmack verloren, so Sachen halt. Das ist aber in den letzten Jahren alles besser geworden. Und wenn du dann noch quasi so einem Bier den Bonus der Dose gibst, dann ist zum Beispiel so ein Krombacher alkoholfrei aus der Dose ganz trinkbar tatsächlich. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, aber Dose schmeichelt jedem Bier, ehrlich gesagt. Boah, das kommt schon ein bisschen drauf an. Aber ich muss sagen, also 5,0 würde ich hier nicht aus der Flasche trinken. Ja, gut. Das gehört sich auch nicht. Das gehört nur, sich auch nicht. Nur aus der Deutschlandflaggendose. Lustigerweise gibt es die aber auch immer, wenn gar kein großes Fußballturnier ansteht, ne? Wie lange hier Scheiße rumsteht. Ich hatte mal vor einer Outdoor-Veranstaltung vor 2 Jahren auf dem CCC-Camp, bin ich an einem Restpostenmarkt vorher vorbeigekommen. Oh, sehr gut. Und da hatte ich 2,0 gefunden. Und zwar für 5 Cent die Dose, MHD abgelaufen. Ich habe eine Palette mitgenommen. Sehr gut. So. E-Restpostenmärkte, das große Ding. Ich habe letztens einen in Marzahn entdeckt. Oh ja. Das ist Preisgewitter. Das ist nicht, ja, ja. Da ist jemand aus meiner Familie in die Nähe gezogen, deswegen bin ich da jetzt öfters. Und die Person kauft da auch ein und meldet mir per WhatsApp, was es da Neues gibt. Und die verkaufen laut Ausschilderung Ware aus Versicherungsschäden. Ich weiß bis heute nicht, was ein Versicherungsschaden ist. Die Ware ist meistens einwandfrei, meist kurzes MHD oder manchmal auch längeres MHD. Aber sie haben überraschend viele vegane Convenience-Produkte. Aber also, auch wahnsinnig, also jetzt nicht nur billiger, sondern so richtig absurd billig. Absurd billig. Also, Beispiel ist hier dieses von Nestle, dieses Garden Gourmet. Du isst Nestle-Produkte? Ja, weil, weißt du was? Es ist immer noch moralisch weniger verwerflich, als Fleisch, richtiges Fleisch zu essen. Du kannst Fake-Fleisch von Nestle essen und bist trotzdem noch moralisch erhoben gegen Fleischessern. Ich suche gerade ein tolles Bier, das wir früher mal mit zu Festivals genommen haben. Aber das ist auch schon, wie ich tatsächlich, auch so 12 Jahre her oder so. Und das hieß, das kam aus den Niederlanden, die, wo wir oft hingefahren sind, bevor wir Festivals, wegen kein Dosenpfand und so. Und das hieß einfach nur Bier, geschrieben B-E-E-R und war so eine, in meiner Erinnerung, weiße Dose mit so blau-gelbem Aufdruck, so Ikea-mäßig fast schon. Ich find's aber gerade nicht. Bin aber bei meiner Recherche, bin aber bei meiner Suche gerade hier auf was anderes gestoßen. Natürlich Wish, aber das, oh ja. Das ist ein Fanny Pack. Ein Fanny Pack mit Bierbauch. Ja. Nicht einen Bierbauch, verschiedene Bierbäuche. Ja, ja, genau. So wie es halt gerade. Genau, also verschiedene Behaarung und Käsigkeiten. Vor allem kostet 7 Euro, der Druck ist garantiert so schlecht. Oh mein Gott. Nee, Restwürstenmarkt ganz lustig. Und wie gesagt, die haben vegane Produkte und so Garden Gourmet normalerweise kostet im Laden 2,99, 3,29. Mhm. Da meistens so 79 Cent. Das ist echt krass. Ich hatte letztens so Simply V Käse, der im Laden 2,99 kostet, für 29 Cent bekommen. Das ist schon wirklich krass. So. Und ich hatte letztens auch noch Couscous-Salat, den ich gesehen habe, dass der bei Rewe für 1,99 geht. Ja. Das ich schon Abzocke finde mittlerweile. Ja. 5 Cent pro Packung. Alter. Oh mein Gott. So, man geht also, vor allem, und dann heißt es da in diesem Laden, IC-Karte erst ab 5 Euro. Und das ist kein Problem. Das muss man erstmal schaffen, über 5 Euro da zu kommen. Ah, sehr schön. So. Das ist Restpostmarkt, vor allem vegane Scheiße. Das wo ist der eigentlich ganz genau? Und zwar ist der auf Blumenberger Damm irgendwo in der Nähe. Wo ist das? Das ist, weißt du, wo der U-Bahnhof Elsterwerder Platz ist? Ja, klar. So, und quasi, wenn du die Straße hochfahren würdest, würdest du zu den Gärten der Welt kommen. Ja. Und in der Mitte dazwischen ist es. Ah. So, Preisgewitter. Elsterwerder Platz kenne ich doch, Dennis. Ja. So oft sind wir ja da umgestiegen in den Bus nach Köpenick. Genau. Ja. Und ich fahre quasi dahin, quasi in denselben Bus, nur in die andere Richtung. Ja. Okay. Ja, so. Nicht schlecht. Sehr gut. Ja, soweit jetzt erstmal dieser lustige, völlig uninspirierte, aber dennoch sehr unstrukturierte Einstieg in unseren heutigen Erfolgspodcast. Wir haben natürlich auch noch richtige Themen zu besprechen. Ja, vielleicht noch eine kleine Hausmeisternummer. Also tatsächlich, muss man mal ehrlich sein, wahrscheinlich gab es auch so wenig Sendungen in den letzten Monaten, weil wir uns alle ein bisschen davor gedrückt haben, jetzt tatsächlich an dieser Episode 100 weiterzuarbeiten. Und das war auch schon ein ganzes Stück, das noch fertig zu machen. Ja, da ging es überraschend schnell tatsächlich. Genau, weil wir uns dann gesagt haben, machen wir jetzt einfach. Ja. Und dann haben wir uns so regelmäßig schon, also über ein paar Abende verteilt, verabredet, immer so mit Hausaufgaben und so. Das ging dann ganz gut. Und jetzt wird es tatsächlich so sein, dass wir wieder regelmäßiger kommen. Ja. Und was auch dazu beiträgt ist, also im letzten Jahr war es bei mir auch teilweise beruflich sehr stressig. Jetzt haben wir aber eine neue Situation, weil dieses Pandemie-Gesubbel, was bei mir so ein bisschen auch eingeschlagen hat, sag ich mal inhaltlich. In der Günther Jauch Quiz-Hauptverwaltung. Ja, da muss man natürlich auch, muss er immer in den Quizminen auch angemessene Fragen sich ausdenken und so. Nee, Stichwort ist einfach Homeoffice, das wird bleiben natürlich, ne? Das wird bei mir nicht ganz verschwinden. Wie die Regelungen nach Corona sein werden, ist noch unklar, aber das schafft einfach neben dem Nachteil, dass man irgendwie ständig erreichbar ist, weil das dumme Telefon auf dem Tisch liegt, hat es halt auch den Vorteil, dass man viel flexibler arbeiten kann, als man das noch so vor 1, 2, 3 Jahren gemacht hat, werden die meisten ja sicherlich von euch auch kennen. Und das führt einfach dazu, dass wir das wieder regelmäßiger betreiben können. Hörst du, guck mal, wir sind wieder rechts zu hören. Ja. Wir haben einen kaputten Kopfhörerverstärker. Und jetzt ist wieder weg. Jetzt wieder da. Ja, vielleicht muss ich mich nicht bewegen. Vielleicht liegt es daran. Ja. Und, Verdammt. Ja, ich leide unter Homeoffice, ehrlich gesagt. Ich bin ja selbstständig. Ja. Und ich hätte gerne ein Büro. Aber du hattest doch Flächen. Ja, ich hatte Coworking, aber das ist halt, also es ist ja schön, dass du woanders sitzt. Also willst du quasi ein richtiges Büro, so ein Laden am besten? Ich hätte ein Sozialleben gerne. Es geht mir gar nicht darum, um quasi woanders arbeiten zu können, sondern ja. Ich hätte gerne ein Sozialleben tagsüber, weil wenn du hier alleine rumsitzt, hast du das tatsächlich. Kennst du Studio Braun? Aber nicht deren komplettes Werk. Okay, aber da gibt es, also hier, ne, so lustige Sounds und Snippets, Telefonverarsche, ja. Heinz Strunk, Rocco Schamoni. Richtig. Und hier Jack Palminger. Und da gibt es ein Dings, das heißt Imbiss im Imbiss. Ja. Kennst du das? Nein. Da ruft jemand, ich glaube es ist Heinz Strunk, ruft einen Imbissbetreiber an, die heiße Ecke oder so. Oder er nennt seins die heiße Ecke und möchte in dem Restaurant so eine Ecke untermieten. Und hat dann ein Imbiss im Imbiss. Das ist ein Food Court. Und die Ecke, die er untergemietet hat, würde er noch weiter vermieten an einen ihm bekannten Chinesen. Der macht dann da sein China-Galli, ein Wort, das bei mir zu Hause zum geflügelten Wort wurde und chinesisches Essen jetzt benutzt wird. Der macht sein Chinesen-Galli, was sagt er, glaube ich. Ich mache da meine Sachen und du machst dein Ding und dann haben wir ein Imbiss im Imbiss im Imbiss. Sowas könntest du ja machen. Du könntest ja quasi dich einfach irgendwo in einem Betrieb untermieten. Du suchst dir einfach irgendein Unternehmen und fragst, sag mal, können die mir nicht ein Büro vermieten? Das machen ja Firmen so. Und dann arbeitest du da ganz normal mit, obwohl du da gar nicht arbeitest. Also du arbeitest da, aber du machst nicht das, was die anderen machen, sondern machst halt deine Suppe. Das gibt es. Wo gibt's das? Ich hatte letztens eine Agentur hier gesagt, ey, wir haben ein bisschen, also die haben Büros gesucht und hatten dann zu große Fläche gefunden, haben dann gesagt, so, dann vermieten wir einen Teil unter. Aber das ist dann auch abgetrennt sicher, oder? Das ist ja nicht so, dass du mit den anderen Leuten dann zusammenarbeitest, weil geil ist doch eigentlich. Nö, das wäre schon in der Nähe gewesen, es wäre und geteilte Räume, also quasi Küche und so, das wäre dann geteilt. Ja. Aber natürlich, die werden natürlich so ein bisschen abgrenzen, die Flächen, weil musst du ja schon aus Haftungsgedöns, bla und. Ja, bla, bla, bla, Datenschutz. Bla, bla. Ach, Datenschutz, das ist für ja Unsinn. Das ist Quatsch. Ja, sag das, bis diese Unternehmung hier, diese Fallschachtelunternehmung hier, quasi zu 3 Milliarden Umsatzfolge verurteilt wird wegen irgendeinem Datenschutzverstoß. Das ist alles Quatsch. Datenschutz ist ja eh immer irgendwie das Ding. Viele Leute verstehen das nicht so richtig und deshalb haben die Angst, irgendwas zu sagen. Ja, das ist ein bisschen doof, so wenn man mit jemandem. Jetzt muss ich mal ein anständiges. Jetzt kann ich natürlich nicht das nennen, was mir im Kopf ist, weil das wäre dann vielleicht wieder nachverfolgbar. Das wäre dann möglicherweise datenschutzrechtlich problematisch. Wenn man zum Beispiel mit einem Arzt über einen gemeinsamen Bekannten spricht oder so, dann zu sagen, nee, darf ich dir nicht sagen, weil Datenschutz ist halt schon, kann zutreffen, aber wenn man halt von der einen Sache eh schon weiß und dann sagt, hier, der ist doch wegen dir da und da, wegen dir bei dir in der Behandlung und grüß den mal und sag mal gute Besserung und so, hat er mir erzählt, dann wäre der Verweis auf da darf ich drüber reden, irgendwie Datenschutz und so bla bla, völliger Quatsch. Ja. Weil alle wissen alles. Ja. Was gibt's? Da gibt's keine Geheimnisse mehr. Ja. So, und sowas gibt es in verschiedensten Ausprägungen immer wieder zu erleben und da muss ich mir irgendwie vor den Kopf schlagen. Aber insgesamt halt fehlt mir tatsächlich ein Sozialleben im Büro. Und es ist halt die Frage, wenn du auch jetzt mehr Homeoffice machst, aber du machst ja wahrscheinlich so ein Hybridmodell, wird es dann sein in der Zukunft. Genau. Das heißt, es wird dann immer noch die sozialen Gegebenheiten geben, weil ich glaube, es geht auch, also ich kann es mir auch schwierig vorstellen, ob man eine größere Organisation komplett remote machen. Das machen natürlich viele, aber ich habe das Gefühl, dass Organisationen daran leiden, dass deren Entscheidungs- und Informationswege nie so offiziell sind, wie sie sein sollten, sondern sehr viel inoffiziell passiert. Ja. Sei es im Gang, sei es beim Kaffee, sei es diese klassischen Watercooler-Gespräche. Ja. Ich glaube, das funktioniert, wenn man sich so parallele Kommunikationsstrukturen aufbaut. Also wenn man ein Telefonat nicht sofort keine Ahnung, da irgendwie so einen schriftlichen Telefonvermerk drüber schreibt und das irgendwo hinspeichert oder irgendwo ablegt oder sowas oder am besten noch in einen Aktenordner stellt und das in den Schrank packt, sondern das halt als informelles Gespräch benutzt, dann geht das noch und vielleicht benutzt man dann nicht das Telefon, weil das ja immer noch so ein bisschen offizieller ist, sondern dann irgendwie Skype oder so oder was auch immer man halt gerade da hat. Sprachi Slack, auf Sprachi auf WhatsApp, genau, natürlich nur. Gibt's eigentlich WhatsApp Enterprise? Gibt's wahrscheinlich gar nicht, ne? Egal. Aber halt so Slack oder so ein Quatsch, ne? Wenn man das einrichten kann, geht das. Ich glaube, das Problem ist dann aber vielmehr, dass man in großen Organisationen ja auch sehr viele unterschiedliche Arbeitskulturen hat, die in Abteilungen oder so dann jeweils anders gelebt werden. Und dass dann halt die eine viel informeller unterwegs ist als die andere, aber die nicht übereinander wissen, wie informell und wie formell wird da agiert, was ansonsten, wenn man im normalen Austausch ist und besteht und wenn es den nur gibt, weil man halt irgendwie ab und zu mal eine Besprechung zusammen hat oder sich und sich dann irgendwie in der Kaffeepause unterhält oder in die Kantine geht zusammen oder so, das wird dann ausgeglichen. Das ist so zu Hause nicht mehr so leicht. Ich glaube, das ist dann eher eine Falle. So, wir haben hier mal einen Schnitt gemacht, haben erstmal alle anderen restlichen 3500 Kartons zu Ende gefaltet, damit es nicht weiter nervt und können jetzt ohne sprechen. Und das Lustige ist, jetzt hören wir auch rechts wieder auf dem Ohr. Ja, das hält aber genau noch 2 Sekunden, dann geht es blip, weg ist es. Weiß ich nicht. Wollen wir uns der nächsten Aufgabe widmen? Oh, während der Sendung? Das meinst du, man hört das dann? Ja, wir lassen das. Okay, alles klar. Wie lange nehmen wir? Ach, 30 Minuten erst. Oh, ja, wir müssen noch ein bisschen. Gott. Ich habe zu kurze Zehen. Ich habe nur kurze Zehen, so ist richtig. Was ist denn die korrekte Länge für Zehen? Ich habe keine Ahnung, ich habe kurze Zehen, wurde mir gesagt. Von wem? Von einer Schuhverkäuferin. Ich dachte jetzt keine Marken und so, aber von einem, mal gucken, wo kommt es eigentlich her? Jetzt machen wir mal einen Schnitt. Du kannst doch die Marke nennen. Nein, das machen wir nicht. Es gibt von Arte eine Erklärung zu diesem Video. Es gibt ja Karambolage. Habe ich eigentlich in diesem Ending-Podcast erfolgt, dass ich bei Karambolage gewonnen habe? Nee, noch nicht. Das habe ich so. Dann mache ich mal die Gelegenheit. Karambolage ist ja diese lustige Sendung über deutsch-französische Eigenheiten im Kultursender Arte. Und die haben immer am Ende ihrer Sendung so ein Quiz. Und soll mal erraten, ob die gezeigte Szene in Frankreich oder in Deutschland aufgenommen wurde. Und was wäre das Indiz? Und da habe ich das erraten und ich mache da eigentlich ja jedes Mal mit, und es wird immer eine kleine Kleinigkeit versprochen als Gewinn. Mhm. Und ich hatte gewonnen und habe einen Jutebeutel, einen Multicolor-Stift bekommen, also warte, finde ich den, habe ich ihn hier reingepackt. Erinnerst du dich an die Stifte, wo du oben einstellen konntest, welche Farbe der hatte? Ja. So ein. Ja, kenne ich. Sehr, sehr, sehr gutes Backdingsy und eine Jute-Tasche mit Karambolage. Sehr schön. Und von Karambolage gibt es natürlich auch ein Video zum Thema Birkenstock. Also ich habe mir Schuhe, also genauer gesagt Sandalen gekauft von einem nicht namentlich näher zu nennenden namhaften deutschen Schuhhersteller und hatte Schuhwerk, das millionenfach in andere Länder einmarschiert, tagtäglich. Und hatte, hatte ich mir tatsächlich schon vor Jahren vorgenommen. Hab das aber nie gemacht, auch teilweise aus Kostengründen, weil ich dann immer geguckt habe, ach du Scheiße, sind die teuer, nee, Gott, lass. Jetzt war zu spät, jetzt habe ich es mal gemacht und hatte mir sogar mal ein Paar nach Hause bestellt, weil das ganz drastisch reduziert war und habe das in meiner normalen Größe bestellt. Also ich habe eine Schuhgröße in so meinen hier Turnschuhen, die ich immer trage, mal 46, bei Adidas Schuhen ist es 47 ein Drittel, so ein komisches Maß, das sie da angeben, ist dann Schuhgröße 13. Und dann wusste ich, dass ich bei so Latschen, die man ja auch als Hausschuh tragen kann zum Beispiel, da ist es meistens eher eine 46. Habe ich in 46 bestellt, das Ding war so wahnsinnig zu groß. Es war wirklich viel zu groß. Welche Größe trägst du da jetzt? Das ist jetzt 45. Zeig mal. Wir haben ja, glaube ich, ähnliche Füße. Und da siehst du mein Problem. Ich bin ziemlich kurze Füße, ich habe aber ziemlich breite Füße. Ja, ich habe keine breiten, aber hohe Füße. Ich habe so einen hohen Spann. So, aber selbst das kannst du ja einstellen und die gibt's auch breiter. Okay. Also die Sohle, das ist jetzt normal, aber es gibt auch Sohle breit und Sohle schmal. Okay, weil das ist mein Problem, weil ich trage aber eigentlich auch bei den Sneakern auch eine 13, weil ich die von der Breite her brauche. Und die sind halt, wie du siehst, immer noch ein bisschen lang. Also ein bisschen Spiel braucht man ja drinstehen, aber ein bisschen lang sind die immer noch. So, jetzt die wichtigste und dann Frage. Hat die Verkäuferin gesagt, ich habe das natürlich im deutschen Einzelhandel gestärkt, dann hat die Verkäuferin zu mir gesagt, nämlich gerade gesagt, ich hatte mir schon mal ein paar bestellt, das habe ich zurückgehen lassen, weil es nicht gepasst hat. Und dann bin ich in den deutschen Einzelhandel gegangen, so. Weil es dann keine Rolle mehr gespielt hat, weil die nämlich überall dasselbe kosten. Und dann hat die, ich habe hier bei meinen Schuhen trage ich immer Größe 36 und bei dem der Marke so und so habe ich auch 36. Habe ich auch zu Hause. Kann ich nicht. Nee, ist nicht so. Diese fallen gleich aus. Und dann gibt sie mir die 46 und was ist? Pff, zu groß. So, aha, das ist ja komisch. Naja, hat sie zu meiner Begleitung gesagt, er hat kurze Zehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kurze Zehen. Naja, also vielleicht müsste man auch erstmal sich drüber halten, also die erste Sache, die mir auffällt, ist, warum du das deutsche Ideal immer noch nicht erreicht hast, trotz Kauf dieser Schuhe ist, wo sind die weißen Socken? Ja, das lehne ich komplett ab. Ich trage, ja, aber dann bist du ja kein richtiger Deutscher. Ja, ich will ja einen bequemen Schuh haben und ich finde diese Schuhe, auch wenn sie immer verlacht sind und jetzt in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen verhipstert in Mode gekommen sind, sind einfach bequem. Ja. So, und das möchte ich gerne haben für den Sommer. Und die sind halt, sag ich mal, die sehen schon scheiße aus, so wie alle Sandalen scheiße aussehen, aber viele andere Sandalen sehen noch schlimmer aus. Und das ist so, daran hat man sich halt so gewöhnt, dass das überhaupt nicht mehr auffällt. Deshalb habe ich die ausgewählt. Aber ich trage da auch keine Kurzarmhemden. Was ist das denn für eine Scheiße? Natürlich ziehe ich keine Socken in Sandalen an. Bin ich dumm oder was? Ja, aber das ist ja nicht die richtige Experience. Ich möchte bequeme Schuhe tragen und keine, ich möchte jetzt hier nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt kein, was weiß denn ich? Du willst nicht die UEFA sein und politische Statements abgeben? Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Ich möchte einfach nicht, keine Ahnung, ich will jetzt nicht, nur weil ich irgendwie bequeme Schuhe tragen will, möchte ich mich nicht gleich irgendwie kleidungstechnisch in die AfD-Ecke selber rücken. Das ist doch bescheuert. Nee, mache ich nicht. Aber das spricht ja quasi mit den so kurzen Zehen an das Problem rein, dass so allgemein ja herrscht, dass Schuhgrößen einmal irgendwann ausgewürfelt sind, die gar nicht so richtig der Bevölkerung entsprechen. Ja, und vor allem machen die Hersteller das ja immer alle unterschiedlich. Ja. Ne? Und ab und zu, bei Kleidergrößen ja auch, setzen sich dann mal ein paar große zusammen und einigen sich auf irgendeinen komischen Standard oder Halbstandard. Ein Kartell. Genau, aber das Problem ist ja, die ganzen Klamotten werden ja eben nicht von Maschinen hergestellt, sondern von feinen Kinderhänden in Bangladesch. Und im Zweifel ist dann halt mal irgend so ein Shirt mal ein paar Zentimeter breiter, oder Zentimeter ist übertrieben, ein paar Millimeter breiter oder ein paar Millimeter schmaler. Oder eine Hose. Oder bei Schuhen ist es halt vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man da eher Formen hat für die Sohlen und so, aber so ganz generell, ne? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls bin ich mit dem Kauf einigermaßen zufrieden. Wie kosten die denn? Sehr viel Geld. Magst du mir das mal zeigen irgendwo? Willst du dir das mal zeigen? Ja. Wenn du das jetzt nicht traust, hier zu sagen, Das kann ja jeder googeln. Was mit deinem Reichtum? Obwohl wir Euro-Jackpot spielen, haben wir noch nicht gewonnen bisher. Das stimmt. Oh, das ist aber geil, ne? Wenn, hart hast du das gesehen hier? Yeah. Choose your country. Das ist wie bei Das ist wie bei Aldi.de. Nee, das ist wie bei, wenn man diese, es gibt doch so komische hier Handy-Games. Ja. Und so, wo man dann gegen andere online antritt und so, keine Ahnung. So, der ist es. Ja. Das ist die günstige Variante. Und mit das ist der Preis. Okay, aber das besteht doch nur aus ein bisschen Kork und ein bisschen Leder. Ja, und ein bisschen Metall. Du, da musst du die Hochglanzbroschüren dieses Herstellers anschauen. Da ist natürlich noch viel mehr Technologie drin verarbeitet, bla bla bla. Das ist wie alles. Man bezahlt für den scheiß Namen, oder? Ja, mit Sicherheit. Wobei ich hier auch den Eindruck habe, das sind tatsächlich ganz gute Schuhe. Also. Du bist korrumpiert. Ja, klar. Aber ich meine, guck mal hier. Meine roten Adnies, die ich nach wie vor immer noch wunderschön finde, deshalb trage ich die auch schon seit fast 2 Jahren. War ja letztes Jahr nicht viel draußen, deshalb halten die auch gut. Die haben ja auch irgendwie 110 Euro gekostet oder so, weil die Dinger ja so teuer sind. Das stimmt. Aber halten auch gut. Sie sind jetzt nicht so abgenutzt, wie muss man echt sagen. Ansonsten habe ich immer Adidas-Schuhe getragen. Die waren immer nach einem Jahr, waren die verlässlich runtergerockt. Und zwar so runtergerockt, dass man sich die Füße wehgetan hat, wenn man sie noch getragen hat. Ja, das ist mein allgemeines Sneaker-Problem. Also ich laufe die halt durch. Also laufen im Sinne von... Sagst du Sneaker und nicht Turnschuhe? Ich habe mal einen sehr schönen Text geschrieben über Menschen, die Sneaker sagen. Was? Du bist dem Faschismus näher als dem Humanismus. Ich erinnere mich, glaube ich, dunkel an diesen Text. Nee, ich sage Sneaker deshalb, weil das jetzt auch nicht so wichtig ist. Was? Nein, nein, was ich denn sagen will, das ist ein feststehender Begriff auch in anderen Szenen. Ja, das ist mir doch egal. Das ist trotzdem Faschistenbegriff. Warum? Das sind halt Turnschuhe. Das ist doch, warum soll man nicht Turnschuhe dazu sagen, sondern Sneaker? Das ist doch Quatsch. Du bist aber jetzt gerade sehr nah Verein der deutschen Sprache unterwegs. Also nein. Sandalen wirken. Nee, ich sage einfach nur, das sind Sneaker, sagen einfach nur Leute, die sich halt irgendwie abgrenzen müssen, weil sie denken, ich trage keine Schuhe, ich trage Sneaker. Und zahlen für irgendwie hier Yeezy Bombasti Y312 von Adidas irgendwie 280 Euro in der Vorbestellung, kannst du aber nur, wenn du die App hast und irgendwie Platin-Mitglied bist oder so. Was soll die Scheiße denn? Es sind halt Turnschuhe und man kann sie nicht mal zum Turnen benutzen. Das ist dann doch der größte Witz. Das ist ja okay. Nee, aber ich glaube, meine Anglizismen, die ich einbaue, sind ziemlich krass mittlerweile. Also wenn ich mir mal selber zuhöre, dann neige ich schon hart dazu, sehr viele englische Wörter einzubauen. Und ich weiß gar nicht, ist es eine unterbewusste Form von Abgrenzung ist oder weil ich mich damit besser ausdrücken kann oder weil ich einfach zu viel mit dem Internet mache. Ja, das ist es. Man wird da so reingesogen in so eine Welt. Das kenne ich, wenn ich mal wieder irgendwie 3 Wochen zu viel Let's Plays auf YouTube geguckt habe, dann sage ich auch manchmal völlig unironisch LOL. Und dann weiß ich, okay, jetzt wird die YouTube-App erstmal wieder gelöscht. Ja, siehst du, da hast du App schon gesagt. Das heißt doch Anwendung. Ja. Anwendung, es muss sich medizinisch anhören. Ja, ist richtig, ist richtig. Wo waren wir jetzt eigentlich? Was wollten wir doch besprechen? Bei Turnschuhen und bei Was ist dein Problem mit denen? Weil ich habe gesagt, die gehen kaputt nach Tragen. Und dann hast du irgendwas mit Sneaker gesagt. Und dann nee, also ich hatte ja meine laufe ich ja durch und hatte die ja reparieren lassen tatsächlich. Ja. Hatte die neuen Sohlen aufziehen lassen. Weil es gibt hier in Berlin einen Schuhmacher, der sich auf die Reparatur von Turnschuhen spezialisiert hat. Sehr gut. Der nennt sich aber, tut mir leid, Renke, Sneaker Rescue. Ist er auch in Neukölln? Ja, aber... Ist er wirklich in Neukölln? Nein. Aber nicht im schönen Teil von Neukölln. Ja, na, natürlich nicht. Warum soll er auch in der schönen... Das ist doch, also hinterm Ring. Hinterm Ring. Hinterm Ring? Ist ja Ring. Was? Na, wo hört denn Neukölln auf? Na, Köln hört in Rudo auf. Ja, das ist hinterm Ring. Ach, der Autobahn meinst du? Oder ach so, den S-Bahn-Ring. Ja. Ach so, ach ja, ach Gott, ja, bla bla bla. Kenne ich nicht. Weißt du, solche Begriffe, ich wohne ja auch schon so lange außerhalb des Rings. Kenn ich nicht mehr, ist mir völlig egal. Stehe ich drüber. Das ist, ja, aber genau. Aber das ist deshalb, aber ich habe die reparieren lassen und bin ganz stolz, weil die halt nicht vegan sind. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich ja schon jetzt totes Tier trage, dann sollte ich dem wenigstens nochmal ein zweites Leben geben. Oh Gott, wie das klingt. Hast du denn... Nee, ein drittes. Ja. Eins hatte schon. Also, jetzt mal die Frage. Hat dein totes Tier an deinem Fuß von unten ein Spenderorgan bekommen oder eine künstliche Prothese? Die Gummisohle? Ja, weiß ich ja nicht, was da drunter gemacht wird. Eine Gummisohle? Ja, gut, kann man, ne? Aber muss ja nicht sein. Ja, was sollte man sonst noch machen? Velour oder was? Nee, gibt's nicht auch so klassische hier, wie nennt man das denn? Herrenschuhe, sage ich jetzt mal zum Anzug, haben die nicht auch teilweise Leder unten drunter? Ja klar, aber sehe ich aus wie ein Millionär? Nein. Ja, das war auch krass. Dann stand ich da und habe gewartet, bis die Frau die Schuhe in meiner Größe geholt hat und drehe mich um und dann sind da so, wie heißen die? Nicht Ballerinas? Das wäre zu viel. Das sind ja diese, die so ganz winzig sind. Aber quasi eine Stufe mehr Hülle, ein bisschen höher, aber auch nicht bis zum Knöchel, sondern ein bisschen drunter so. Ja. Vielleicht doch Ballerinas in einem kleinen Absatz, keine Ahnung. Sowas. Und dachte, ach, die sehen ja ganz nett aus. Und guck auf den Preis. Darf ich raten? Ja. 285. 425 Euro. 25 vor allem. Das sind dann auch so, da sind auch Preisregionen, da geht man nicht mehr. Dieses mit 99, das brauchen wir nicht. Nee, nee. Das ist egal. 425 Euro. Ja, meine Güte. Nee, dieses normale Gummisohlen haben die neue drauf bekommen und deshalb, weil ich dachte mir so ein bisschen, also weil es mir schade um die Schuhe ist, weil du kaufst ja halt Schuhe und dann sind sie nach so 7 Monaten, hast du die einfach physikalisch unten durchgelatscht. Oben sind sie top in Schuss, aber die Sohle hat einfach ein Loch und das ist halt schade. Ja, das kommt, aber das kommt drauf an. Aber es liegt die Sohle, daran, das liegt einfach daran, dass ich einfach zu schwer bin. Das kommt so insgesamt. Also die Sohle bei Adidas Schuhen war nie mein Problem. Die wird, irgendwann ist das Profil abgelaufen, dann wird es halt glatt und rutschig, das schon, aber das könnte man erneuern lassen. Das Problem ist bei mir eher, dass so die Seitenteile, dass dadurch die Reibung der Stoff innen sozusagen aufribbelt und kaputt geht und dann kommen diese etwas stärkeren, härteren Seitengummidinger oder so, die ragen dann an den Fuß und die kratzen quasi von innen. Ja. Ja, und manchmal gibt es auch hinten und da habe ich mir echt schon mal hier so an der Ferse so eine wunde Stelle eingetreten. Das Dumme ist ja auch, das Einzige, was du machen kannst, damit das verheilt ist, einfach keine Schuhe anziehen, ja, warten. Das geht in manchen Situationen ja einfach nicht so richtig. Wobei, du könntest barfuß, das machen immer mehr Leute, sehe ich in der Stadt, sie haben also Respekt, barfuß. Dennis, wenn ich hier in deine Gegend fahre, dann muss ich ja schon Angst haben, hier in Spritzbesteck und Glas zu treten oder so. Nee, ganz ehrlich, die Stadt ist mir einfach zu schmutzig für barfuß. Ich bin doch nicht bescheuert. Das härtet ab. Das ist einfach Horn. Ja, ist schön, aber ich meine, auf der Wiese und meinetwegen auch, aber in der Stadt so, das ist mega ekelhaft. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde schon auf der Wiese furchtbar. Ich bin kein Barfußmensch. Ja, aber Wiese finde ich super. Ah. Und am Strand. Ah. Ist toll. Ah, okay. Nee, ist nicht meins. Ja, Schuhe. Nee, ich habe New Balance. Und wie gesagt, die laufen sehr schnell durch. Und das ist eigentlich schade drum um die. Und deswegen habe ich die mir neuen lassen. Mhm. Und bin sehr zufrieden damit. Hat halber Neupreis gekostet. Hast du gar keine Sandalen? Nee. Warum nicht? Warum? Also ich habe Hausschuhe. Dennis Moore hat keine Sandalen. Weil ich das hässlich finde. Du hast auch so eine Couch, wo man so die Arme so nach hinten legt und dann kommt man direkt in so eine Reinhold Beckmann Pose. Warum trägt Dennis Moore hat keine Sandalen? Ich finde sie hässlich. Also, nee, stopp. Also, sie sind, ich habe so Hausschuhe, die genauso aussehen, halt nur billiger sind. Ja. Dafür sind sie praktisch tatsächlich. Einfach reinzuschlüpfen und wieder rauszuschlüpfen. Aber das ist mein selbes Problem ist, wie warum ich Jogginghosen nicht außerhalb der Wohnung trage. In mir lebt irgendwas, das sagt, nee, das machst du nicht. Bitte, das niemals. Ja, aber das ist völlig egal zum Beispiel. Und ich bin noch nicht so verwahrlost geworden, dass das quasi egal ist. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so eitel. Aber es gibt halt so ein, zwei Dinge, wo ich mich schwer tue, weil ich Angst habe, was die Leute über mich dann denken. Ja, aber Dennis hier, ne? Wie heißt dein Kiez eigentlich? Was hat der für einen Namen? Boxhagener Kiez. Boxhagener Kiez. Ach stimmt, ja genau. Ist der Boxi hier um die Ecke. So, Boxhagener Kiez. Hier im Boxhagener Kiez, Dennis, bist du doch eigentlich mit Jogginghose auch schon overdressed. Das stimmt. 22 Stunden am Tag jedenfalls. Ja. Aber es nützt ja nichts für ein kaputtes Selbstwertgefühl, was andere Leute tun. Es ist ja nur wichtig, was man selber glaubt, was die Leute über einen denken würden. Ja, aber ich glaube, das ist falsch. Weil natürlich du nur durch Konfrontation dir entgehen kannst. Wir haben schon öfter mal über Fitnessstudio gesprochen. By the way, morgen kommt mein Rudergerät. Ah, gut. Auf jeden Fall auf YouTube Videos gucken mit richtiger Technik und so. Ja. Hier über Fitnessstudio gesprochen. Da ist ja auch so, da habe ich mich auch früher nicht reingetraut, weil ich gedacht habe, oh Gott, da sind dann die ganzen Menschen, die sehen alle gut aus, ja, und die haben Muskeln und so. Aber das ist eigentlich scheißegal. Mit Sicherheit gibt es irgendwie so Assi-Schuppen, die völlig runtergekommen sind, wo nur solche, weiß ich nicht, solche richtig harten Atzen am Start sind. Aber in der Regel ist es scheißegal, weil alle haben irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner, wir sind hier, um Sport zu machen. Das stimmt. Und man hilft sich da auch lustigerweise gegenseitig. Und was für Kernassis ich da schon die Stange gehalten habe beim Bankdrücken, mit denen würde ich auf der Straße nicht sprechen. Aber das ist in diesem Kosmos, ist man gleich. Ja, ist man einfach komplett beieinander. Okay. Und da hilft man sich. Und da ist alles nett und gut und dann geht's weiter. Und das hätte ich nie gedacht. Okay. Bis ich es ausprobiert habe. Und ich, Dennis, das ist die Aufgabe. Nein. Doch, wir können an dieser Stelle ja mal verraten, wir sind jetzt, wann kommt die Sendung hier raus? Freitag. Freitag ist jetzt immer unser Tag. Nächste Woche senden wir wieder. Wir machen jetzt nicht mehr diese 4-Stunden-Sendung, vielleicht manchmal noch, aber so ein bisschen kürzer, dafür aber regelmäßig. Nächsten Freitag gibt's eine nächste Sendung, Dennis. Und bis dahin. Wir jetzt alle, jede Woche? Ich dachte, wir machen alle 2 Wochen. Nee, wir machen, nein, das hast du falsch verstanden. Ich erklär dir das gerne nochmal in Ruhe. Jede Woche, genau. Deshalb, Hausaufgabe für dich, bis nächste Woche einmal in Jogginghose hier zu Rewe einkaufen gehen. Nein. Doch. Nein. Warum denn nicht? Nein. Auch das Schlimme ist, ich war schon so weit, ich habe mir von New Balance quasi Jogginghosen gekauft, die so teuer sind, dass es eigentlich einfach furchtbar ist. Das ist Cheaten, Dennis. Das machen wir nicht. Sie waren refurbished. New Balance hatte so einen refurbished Store aufgemacht. Und dachte ich, oh, für den Preis schnappe ich sie mir. Refurbished Jogginghosen? Naja, die hat jemand zurückgehen lassen. Und die kannst du halt nicht als Neuware verkaufen. Oh Gott. Und wir nennen das mittlerweile refurbished. Und nicht secondhand. Nee, das heißt auch. Ist ja nicht mehr secondhand, sondern einfach Rücksendeware, B-Ware. Ja. Fundgrube. Früher hieß das bei IKEA Fundgrube. Ja. Weißt du, wie das jetzt heißt? Ja, hast du mir erzählt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es heißt. Du musst es gleich sagen, aber ich fand es abstoßend. Circular Hub. Bäh. Ja, die haben das jetzt auf Umwelt getrimmt komplett. Vorher war es einfach die Fundgrube und schön mit diesen roten Lettern auf weißer Schrift, auf gelbem Untergrund, rote Schrift auf gelbem Untergrund. Ekelhaft. Und jetzt ist das alles in so Spanplatten und so grünen Flächen und ist jetzt das Circular Hub. Kennst du, wo du gerade Hub sagst, kennst du HubSpot? Das ist doch so ein Social-Media-Ding, oder? Ja, das ist irgend so eine komische Ich-integriere-alles-App oder so. Dafür kriege ich manchmal Werbung auf YouTube angezeigt. Und die musst du dir eigentlich mal angucken, weil über die möchte ich schon seit Monaten sprechen. Ich frage mich, wen soll diese Werbung ansprechen? Das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Das beginnt so mit der Frage, wie wäre es denn für dich mit so einem coolen Beat, coole Musik natürlich, wie wäre es denn für dich, wenn du einfach mal morgens aufstehst, ohne dass es dir irgendwie scheiße geht, aber die sagen nicht scheiße geht, sondern dass du denkst, ohne dass du völlig verschlafen den Wecker klingst und wow, Carpe Diem, und dann steht jemand auf dem Bett auf, so geil, dann wird erstmal hier sich schön fresh gemacht und dann geht's ins Videomeeting, yeah, yeah, yeah. Wer soll sich davon angesprochen fühlen? Das ist doch eine Parodie. So lebt doch niemand. Und niemand denkt sich, ey, geil, aufgewacht und ich fühle mich nicht, als wäre ich vom LKW überfahren worden. Wow, Carpe Diem, das macht doch keiner. Was soll das? Und warum wird mir das angezeigt? Wie sehr muss der Google Werbealgorithmus und dieses verdammte Firma HubSpot versagt haben, dass ich die Scheiße überhaupt zu sehen kriege? Ja, ich glaube, du trainierst deinen Algorithmus nicht richtig. Ich krieg zum Beispiel jetzt auf Instagram ganz halt Werbung für so Display-Lösungen. Also und zwar für so Zigaretten. Also kennst du diese Regale, die in Spätis hinter der Kasse stehen mit den Zigaretten? Ja, wo man die Preise so digital einbaut. So und halt geil. Mit diesen Schübern, das automatisch nach hinten nach vorne sich schiebt. Geil. Dafür kriege ich Werbung angezeigt. Das ist aber auch jahrelanges Training. Wie gesagt, Großhandel, Großhandelsgeräte. Ich hatte letztens eine Industrieaufschnittmaschine. Im Feed? Oh Gott, die hätte ich gekauft, die hätte ich direkt gekauft. Ja. So. Du musst den Algorithmus erziehen. Das ist der Trick. Ja, aber wie erziehe ich den denn? Du musst dich für diese Scheiße wirklich interessieren. Du musst einfach halt auf diese Seiten surfen gehen. Das ist der Trick. Du musst einfach nischige Interessen haben. Und wie gesagt, in einem Parallelleben wäre ich jetzt wahrscheinlich Filialleiter einer Supermarktkette. Das wäre schon interessant, mal so rauszufinden. Gerade, warte mal, ich guck mal kurz, was ich bei Instagram für Werbung angezeigt habe. Warte, mach das jetzt mal machen? Ja, mach mal Instagram. Wir scrollen mal so lange den Feed runter. Ja. Bis, So, gucken wir doch mal. Was haben Ach so, wir? Übrigens, ich bin, oh, guck mal, Nora Tschirner macht jetzt Werbung für Annalena Baerbock. Wer ist wer von beiden? Ich sehe es von hier weit nicht. Annalena Baerbock ist rechts, Nora Tschirner links. Ja. So. Okay, jetzt kriege ich hier Obi. Obi Create. Na, okay. Obi Create, was ist das? Na, es geht hier, schau mal, um so gestaltest du Wandkissen. Ich scroll schon eine ganze Weile, aber ich bekomme keine Werbung. Dann hier kriege ich, und zwar ein. Warum hast du denn da so viel Werbung drin? Weiß ich nicht. Vielleicht denken die, dass du mehr Geld hast als vielleicht. Ich. Vielleicht. Hier wirbt die Firma New Motion. Was ist das? A member of a Shell Group. Keine Firma. A member of a Shell Group. Okay. Sucht einen E-Mobility-Berater. Ich habe hier, okay, das ist jetzt peinlich. Ich habe Kaffee-Werbung, das geht noch. Ja. Aber die haben hier, guck mal. Wir müssen nicht erwähnen. Wir wollen, weil wir nicht drüber sprechen wollen. Haben wir vorhin schon drüber geredet, aber guck dir das einfach mal an. Nee, ich hab sonst Werbung. Dann kriege ich Werbung für diese schöne Klapptafel. So hier, so ein Faltblattanzeiger. So auf Hipster mit Internetanschluss. Kostet 600 Euro, Alter. Warum hast du, ich scrolle immer noch und habe jetzt bisher nur eine Werbung gehabt. Wieder Werbung. Ich habe alle zwei Beiträge Werbung. Was? Nee. So. Also vielleicht habe ich Geld. Okay. Hier habe ich jetzt Werbung für Hundefutter. Und zwar die einfache Art zu barfen. Ja, barf ist sehr gut. So, und da haben biologisch artgerechtes rohes Futter. Ja. Und hier wird man damit, also Hirsch, Rind, Huhn, Känguru. Ja. So. Ich scroll übrigens immer noch. Dann habe ich jetzt hier Beyond Meat. Wirkt nee, doch nicht. Dem folge ich auch. Ikea. Also ich habe wirklich alle zwei Posts Werbung. Also ich bin. Gibt hier auch noch jemand Flöte, ne? Das ist schlimm, oder? Der Tag nicht schon, wäre schon schlimm genug hier. Ja. Nee, ich finde, muss ehrlich sagen. Nee, ruhig, dann muss ich. Das sind sozusagen Beiträge, die mir jetzt angezeigt werden, die ich sozusagen abonnieren könnte, aber keine Werbung. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich kriege sehr viel Werbung angezeigt. Zum Beispiel hier, also auf Facebook kriege ich dann eher schon so Witch-Content angezeigt und zum Beispiel hier. Hier eine App, die bietet mir Putzkräfte in deiner Umgebung an. Okay. Aber ich werde nicht von fremden Leuten meine Wohnung aufräumen lassen. Dafür habe ich zu viel. Dann gehe ich jetzt mal zu Facebook und schau mal, wo da Werbung ist. So, wieder Werbung. Aber es war auch nicht relevant. Es war irgendwie so Mobility-Zeug. So. Aber dann. Na, jetzt geht's. Werbetechnik. Nee, ich bin jetzt auch. Oh, jetzt. Ich guck mal hier. Post-Tuning. Udo Voss-Henrich GmbH und Co. KG, Posttuning, wir optimieren die Warenpräsentation am Point of Sale. Das ist die Werbung, die ich meinte. ich hab hier eine vorgeschlagene Veranstaltung bei Facebook. Ja. Germany Events 2021 live. Ja. Plant eine Live-Übertragung. Flammender Scharmützelsee mit Buffet und DJ zum Feuerwerk 2021. Was ist denn ein Stream mit Buffet? Wie darf ich mir das vorstellen? Das verstehe ich. Kriegst du eine Schlachteplatte nach Hause geliefert und darfst du im Fernseher gucken die ganze Zeit? Das wäre geil, dann wäre ich dabei. So. Hier Präsentationslösungen für Ready-Made Cigarettes. Dann kriege ich hier Dahorm ist Dahorm. Das ist offenbar eine Kochseite. Ich möchte vorlesen. Unser Warenforschungssystem. Und dann natürlich hier das erste: Konzerthaus Berlin. Ja. Ne? Wird mir angezeigt. Ist ja klar. Unser Warenvorschubsystem ist der weltweite Benchmark für die perfekte Präsentation von Zigarettenmarken. Mit einer Qualität erster Güte, einfacher Installation und hoher Kompatibilität zu Produkten und Warenträgern setzen wir seit vielen Jahren weltweit Standards. Okay. Entdecken Sie unsere Lösung zum Bestandsmanagement Ihres Zigarettenregals. Zum Info-PDF. So, da gibt es hier so ein Info. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Was ist das für ein Produkt? Also jetzt mal ehrlich. Als wenn du das brauchen würdest. Das sortierst du einfach nach die Scheiße, wenn es leer ist. Das ist schon Quatsch. Aber es kommt ja automatisch runter. Es ist immer vorne, dass es immer schön aussieht. Vorschubsysteme. Wir gucken jetzt mal Twitter-Werbung zuletzt noch. Twitter mache ich nicht auf jetzt. Ach so, willst du nicht. Okay, aber ich kann ja mal sagen, was habe ich hier? Microsoft in Business wird mir angezeigt. Ja. Dann. Ich krieg nicht so viel Werbung. Kann ich kurz eine Sache anmerken hier? Weil ich das gerade sehe in meinem Facebook-Feed. Ja. Ich kann diese verfickte Regenbogenflagge nicht mehr sehen. Ich dachte, wir sprechen das jetzt nicht an. Doch, ich spreche das jetzt an. Also, einerseits, Ungarn, können wir da einmal kurz einmaschinen und diese ganze Sache mal beenden? So deutsch sollten wir jetzt alle mal sein. Wenn jetzt hier keine Sandalen tragen, aber in Ungarn einmarschieren wollen, was ist das denn? So. Aber anstatt klebt sich jetzt jeder diese sieben Farben in die Fresse. Und zwar jeder, jedes fucking Unternehmen glaubt, es wäre jetzt eine gute Idee, den moralischen Zeigefinger zu erheben und zu sagen, oh, das ist ja, da machen wir jetzt mit, weil wir jetzt uns jetzt besser fühlen, und kleben diese scheiß Regenbogenflagge überall hin. Warum gucken wir eigentlich nicht Fußball? Weiß ich nicht. Ich spiele gerade Schweden gegen Polen. Ja. Aber wird, glaube ich, nicht übertragen. Du hast doch Magenta. Ja. Ich habe Johannes B. Kerner TV. Ach ja, Gott, oh Gott. So. Oh, und wir haben gerade ausgeglichen. Schweden hat 2-0 geführt, aber Lewandowski hat... Wir haben 1 Stunde 2 Minuten. Ja, ich weiß, wir sind schon leicht drüber. Wolltest du noch über das CDU-Wahlprogramm sprechen? Nee, aber du wolltest sagen, wir haben es beide nämlich nicht mehr lesen können. Hast du das Video gesehen, den Wahlwerbespot? Nee. Da musst du den auch noch anschauen bis nächste Woche. Okay. Das ist das Albernste, was ich je gesehen habe. Aber was mich halt bei der ganzen Sache wundert, ist, also, oder mein Vorschlag für Negative Campaigning. Ja. Weil für Negative Campaigning muss man ja keine Inhalte kennen. Das ist das Schöne. Ja. Ich glaube, was man tun sollte, wäre, Armin Laschet als nicht rechnen können Karnevalsclown zu zeigen. Einerseits hat er halt mit den Noten geschummelt und das sollte man irgendwie einbauen. Ja. Und einerseits. Ja, was heißt geschummelt, Dennis? Was heißt denn geschummelt? Also, hier, apropos Lebenslauf-Skandal. Nein, ach Dennis. Das Armin Laschet erwähnt seine Lehrtätigkeit nicht im Lebenslauf. Ja, Dennis, das ist doch, also das muss man ja auch nicht. Ne? Nur weil man das weglässt, heißt ja nicht, also das ist ja nicht, nein, das kannst du nicht vergleichen. Was haben Sie da gemacht in der Zeit? Work and Travel. Man sollte den als nicht rechnen, als Karnevalsclown zeigen können, der nicht rechnen kann. Weil einerseits irgendwie in der Wirtschaft irgendwie 50 Milliarden Euro versprechen an Steuererleichterungen. Man sollte Armin, als Produkt, sollte man Würfel mit dem Konterfei von Armin Laschet drauf produzieren. Und einfach so Zahlen würfeln? Genau. Nee, einfach nur Würfel und die verteilt man dann. Ja. Die verteilt man dann. Ja, okay. Und also nicht rechnen können der Karnevalsclown. Warum Karnevalsclown? Weil der aus NRW kommt, es gibt sehr viele lustige Fotos und man kann das sehr gut kombinieren. Also man muss halt nicht viel Arbeit investieren. Man nimmt einfach eins der beliebigen Armin Laschet Karnevalsclowns-Kostüme. Ja. Und besten mit dieser komischen Mütze, die oben diese Bömmel hat. Ja, zum Beispiel. So. Keine Bremsen, Martin Schulz. Wer ist eigentlich SPD-Kanzlerkandidat? Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht. Robert Habeck, glaube ich. Ja, vermutlich. Also, das gucken wir uns doch an. Da sprechen wir dann das nächste Mal drüber. Ich könnte jetzt nur so ein bisschen, erzählen, was ich mir so darüber angelesen habe. Und das ist schon erstaunlich, weil die haben halt den Merz aus der Gruft direkt ins Programm gehievt. So mit Unternehmenssteuersenkungen, Steuersenkungen für obere und höchste Einkommensgruppen, bei gleichzeitigen Versprechen, die Schuldenbremse einzuhalten. Naja. Weißt du, was da noch fehlt? Woher will man das? Diese bescheuerte Kopfpauschale. Da haben wir wieder Leipzig. Ja, genau. Das ganz fehlt genau. Auch. Ja, das ist aber das. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal vor dieser Wahl 2005 gesagt, war das 2005? Die neoliberale CDU-Wahl? Ja, aber ich meine 2009. Ja. Da sind die auch mit so einem krassen Programm getreten, glaube ich. Wer hätte, genau, da haben die Kopfpauschale auch auf jeden Fall drin gehabt. Wer hätte gedacht, dass wir in Deutschland jemals nochmal das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem verteidigen müssen? Und das, weil ich fand das so eine krasse Abkehr von damals schon 140 Jahren konservativer Politik, wohlgemerkt. Ich mal gucken, wo das hinführt. Das ist auf jeden Fall komplett albern. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, ob ich einkommensmäßig davon profitieren würde. Aber selbst wenn, sag ich mal, Armin Laschet, ich will die Kohle nicht haben. Ja. Ich brauche sie nicht. Ja. Ich brauche keine Steuererleichterung. Ist völliger Quatsch, brauche ich nicht. Nimm 150 Euro von mir jeden Monat mehr. Nimm die sofort von mir mehr und gib sie, weiß nicht, gib sie in Schulen, bezahl davon warme Mittagessen für Kinder aus benachteiligten Familien, mach davon irgendwas. Aber ich brauche keine Kohle. Und ich verdiene jetzt, also ich würde sagen, ich verdiene ausreichend Geld, wahrscheinlich auch sogar zu viel. Aber ich... Für die Leistung vermutlich. Aber jetzt so global galaktisch betrachtet. Aber ich sollte die Fresse nicht groß aufreißen mit meinem Berufsstand. Aber global galaktisch betrachtet müsste ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich bin, beim was so Einkommen angeht mit Perzentile und so. Aber mit Sicherheit brauchen die Leute, die noch mehr haben als ich, nicht mehr Kohle. Die brauchen keine Steuergeschenke. Absolut lächerlicher Scheiß. Was wir brauchen, ist anständiger gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir brauchen funktionierende Straßen, wir brauchen funktionierende Krankenhäuser, Feuerwehren, Schulen, keine Ahnung was. Wir brauchen, die Brücken müssen saniert werden, weil die alle 100 Jahre alt sind. Ja. Allein das, was wir an Betongold mal jetzt investieren müssten, da kannst du nochmal 3 Konjunkturprogramme mit starten. Und wenn jetzt diese verkackten Scheiß möchte gern Liberalen wiederkommen und sagen oder so. Die Kohle, ne, von wegen Wirtschaftskompetenz und dieser ganze Scheiß. Die Kohle war nie so billig wie jetzt. Ja. Du kannst einfach mit vollen Händen ausgeben. Ja. Wenn wir nur einfach, es ist einfach lächerlich. Es ist so plump. Sogar. Wie war das? Wir können Neuverschuldung bis zur Höhe der irgendwas Grenze machen. Irgendwie 3% Neuverschuldung jedes Jahr und es ist einfach umsonst immer noch die Scheiße. Genau, weil du ja berechnen musst, was hast du an Inflation und Wirtschaftswachstum. Ja. Das kannst du halt zusammenzählen und dann kommst du auf so einen Wert bei ungefähr 3% raus. Und das könntest du jede Zeit, jedes Jahr sozusagen 3% vom BIP einfach zusätzlich an Krediten aufnehmen und dein Schuldenstand würde gemessen an der Wirtschaftsleistung und an der Inflation gleich bleiben. Genau. Die Schulden bleiben dann gleich. Deshalb ist auch die Schuldenquote in den letzten Jahren gesunken. Gar nicht mal so sehr, weil der Haushalt immer ausgeglichen war, sondern die Schulden sind halt weniger. Wir haben nicht so krasse Überschüsse gemacht, dass wir so viel zurückgezahlt haben, sondern die sind einfach nur relativ gemessen am BIP und sind die einfach gesunken, die Schuldenstandsquote so. Dadurch, dass wir einfach nur keine neuen aufgenommen haben. Und es ist völlig lächerlich, das jetzt nicht zu tun. Weil man kennt das. Also jeder Kommunalpolitiker kennt das von Straßen. Die kannst du jetzt machen, dann ist teuer. Du kannst die Straße aber noch 10 Jahre weitergammeln lassen, dann wird es richtig teuer. Ja. So. Und vor allem, was ich nicht verstehe, ist, jeder Unternehmer ganz normal Kredite auf für Investitionen, um daraus dann mehr Gewinn schöpfen zu können. Normales unternehmerisches Handeln. Ja, aber warum darf das der Staat nicht? Naja, der soll ja unternehmerisch handeln, der soll aber so unternehmerisch handeln, wie das so komische Finanzkapitalisten tun. Nämlich sich irgendwas nehmen und dann aus der Substanz Gewinne ziehen und dann weiter ab zum nächsten. Die Schale verkaufen. So wollen die den Laden ja führen. Das ist absolut lächerlich. Oder halt die schwäbische Hausfrau. Ja. Ich möchte aber keine schwäbische, Entschuldigung, jetzt mit nichts gegen schwäbische Hausfrauen. Aber ich möchte nicht von der schwäbischen Hausfrau regiert werden. Ja. Oh. Also, vielleicht was, ich sag mal, eine ordentliche Kinderstube angeht, ja. Essen kochen, ja. Und weiß nicht, so Haushaltsführung im Allgemeinen. Sofort dabei. Aber alles andere? Nicht im finanziellen Sinn. Die genau, also Heimatministerium. Okay, schwäbische Hausfrau, super. Mach, wenn wir das überhaupt brauchen. Nee, Spaß beiseite. Ich find's absurd. Es sind, was da rausköchelt, rausdestilliert, sind die Rezepte von vor 20 Jahren, als wenn die heute funktionieren würden. Völlig bekloppt. Weißt du, was jetzt noch ganz so fehlt? Was? Dass Sabine Christiansen wieder ihre Talkshow bekommt. Das wäre einfach der finale Gipfel der ganzen Scheiße. Ich glaube, man erkennt die nicht wieder. Das kann so sein. Aber wir sagen aber nicht warum, weil es justiziabel wäre. Friedrich Merz ist wieder da. Es fehlt wirklich nur noch, dass der jetzt jeden Sonntag bei Sabine Christiansen irgendwie nochmal neoliberale Sülze weinen darf. Das fehlt noch. Ist Wolfgang Clement eigentlich schon tot? Ja. Schon? Entschuldigung, Wolf. Aber weißt du, was uns fehlt? Ein guter alter Superminister. Wirtschaft, Finanzen, ein Haushalt. Meinst du, Hans Eichel kommt nochmal zurück? Da muss ich jetzt fragen, lebt der noch? Der ist doch klar. Warte mal. Was macht Hans Eichel heutzutage? Also zumindest ist er laut Wikipedia noch nicht verstorben. Okay. Er ist jetzt, er wird 80. Na? Finde ich doch, kann er 4 Jahre, kann er noch, macht er noch. Und Ja. Ah, nee, der ist, glaube ich, nicht mehr so gut. Der ist 2013, hatte einen Schlaganfall. Ah, okay. Und verursacht durch eine schwere Verletzung mit 2 gebrochenen Halswirbeln. X. Mit Treppensturz und so. Also hat irgendwie, auf jeden Fall war der in der Reha. Wahrscheinlich nicht, also, ne, alles Gute, Hans Eichel, so, wir drücken die Daumen so. Und hoffentlich geht's dir gut. Christian Luff zum Beispiel ist ja Vorsitzender vom Chorverband. Was ist das für eine Vorsitzposition? Weißt du, was der Chorverband jetzt bekommen hat? Ein deutsches Chorzentrum. Und ich bin so, okay, das habt ihr jetzt auch nur bekommen, weil euer Präsi, Präses war mal, oder? Wollen wir auf Politiker-Comebacks wetten? Oh ja. Ich habe eine Außenseiterwette. Was macht Ulla Schmidt eigentlich heutzutage? Nee, Ulla Schmidt kommt nicht zurück. Was macht Ulla Schmidt aber heute? Ist sie noch im DB eigentlich? Nee, ist nicht mehr. Und was macht sie jetzt? Öffentliche Ämter, BSE-Krise, Lokalpolitik. Es gibt zwei Leute. Ja. Warte mal ganz kurz. Und den einen halte ich für nicht unwahrscheinlich. Also, der Außenseiter-Tipp ist Philipp Rösler. Ah, ja. Wobei, aber der verdient jetzt halt die fette Kohle in der Wirtschaft. Stimmt. Wer aber sehr gut passt, weil es auch so ein, ich sag mal, der ist eher, also er kommt jetzt ins rechte Alter, wird bald 60, ne? Ja. So wie Friedrich Merz, willst so, noch mal wissen. Older Statesman oder ja, was? Ja, genau, willst irgendwie noch mal wissen und noch mal irgendwie ein bisschen auf die Kacke hauen. Ist aber auch sozusagen von so einer gewissen Bäuerlichkeit und passt ganz gut in diese leicht rechtspopulistische Zeit. Wen denn? Gerade die in auch FDP. Ja. Passt, würde wahnsinnig in diese Lindnerisierung und dieses Bedienen der, ja, wie sagt man das denn? Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Möllemann ist tot, das weißt du schon. Ja, ist klar. Von dem rede ich nicht. Ich habe aber einen, da wirst du gleich sagen, oh ja, krass. Der bedient nämlich, also diese Sachen, also die bedienen ja ziemlich häufig so die Sachen, die die AfD auch bedient, um ja. Da irgendwie so ein bisschen im Trüben zu fischen, ja. Und dann, ne, war es halt natürlich nicht die Corona-Leugnung, bla bla, sondern wir sind ja nur für die Freiheit. Ja, ja, klar, Christian Lindner, wir glauben dir alles, du Vollidiot. Nee, pass auf. Hat einen Zwischennamen. Sogar einen Doppelnamen. Und der zweite ist Eckehardt. Da geht schon gut los. Mhm. Ja. Die Rede ist von einem derzeit als Berater also nix tunt? Von Rheinmetall. Ah. Ja. Ne? Die Rede ist von Dirk Niebel. Teppichniebel. Teppichniebel. Ja. Ah. Ne? Der passt doch richtig gut. Das ist auch schon so ein Hackgesicht, schon dieser wirklich so. Na, also wenn die FDP jetzt weiter auf ihrem Höhenflug ist. Dann brauchen die halt auch irgendwie Leute. Ja. Und der ist jetzt Berater bei Rheinmetall, der wird sicherlich eine Stange Geld kriegen, aber ich glaube, der, wenn wir sagen, hier, Dirk, bist du mal Staatssekretär, der macht sofort mit. Oh, das ist aber so eine Hackfresse. Also Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist da sofort dabei. Oh, wollen wir darüber nicht weiter nachdenken? Bitte. Weil sonst kriege ich Ausschlag. Genau, wir haben noch was zu tun. Ja. Entlassen euch jetzt ins Wochenende. Yes. Und kauft die Kassette. Kauft, wenn sie nicht kauft, sind wir euch nicht böse. Aber wir sind schon enttäuscht. Wir sind enttäuscht. Wir sind euch nicht böse, wir sind enttäuscht. Richtig. So wie eure Eltern. Wie viel Publikumsbeschimpfung ist eigentlich okay und wie viel ist schon zu viel? Ja, es sitzt ja kein Publikum hier, deshalb kann man das schwer sagen. Oh, wollen wir noch? Wir hatten ja versprochen, unter den ersten 20 ja. Bestellenden ein extra Geschenk noch mitzusenden. Ja, willst du das bekannt geben, wer das gewonnen hat? Oder? Ja, das könnten wir vielleicht mal. Wollen wir das schon mal auslosen? Jetzt? Dann machen wir jetzt Stopp, die Aufnahme. Dann machen wir hier so ein Losverfahren. Und dann ziehen wir das und geben das bekannt. Oder wollen wir das nächste Woche sagen? Machen wir es nächste Woche. Sagen wir nächste Woche. Ja. Alles klar. Wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Dö, dö, dö. Tschüss. Bis dann.